Bye-bye, Happy Land. Ein abschließender Appell an die weiße Mehrheit. Die Baustellen, die wir in diesem Buch beschrieben haben, sind sehr unterschiedlich. Es geht um Bildungsfinanzierung, um Konzernstrukturen bei der Bahn oder den Umbau unserer Systeme zur Alterssicherung. Die Probleme auf all diesen Baustellen eint, dass sie mit politisch-juristischen Werkzeugen des Staates zu adressieren sind. Ein neues Gesetz hier, mehr politische Führung dort. Manchmal hilft auch ein neuer finanzieller Anreiz oder eine bessere Zusammenarbeit zwischen Bund und Ländern. Es gibt jedoch Baustellen in Deutschland, die sind anderer Natur und so gesehen mit dieser Metapher auch nur unzureichend beschrieben. Hier stoßen wir mit unserem politmechanischen Werkzeugkoffer schnell an Grenzen. Das sind Probleme, die sich nicht allein in Kennzahlen, Statistiken und Eurobeträgen manifestieren, eine marode Infrastruktur, ein vernachlässigtes Bildungswesen und ein dysfunktionaler Föderalismus bremsen unser Land. Aber wenn wir die richtigen Schrauben anziehen, Gesetze erlassen, streichen oder überarbeiten, können wir viel verbessern. Anders verhält es sich etwa mit der immer noch mangelhaften Gleichstellung von Frauen oder genauer allen Geschlechtern mit Männern, dem keineswegs stets gleichberechtigten Miteinander von Ost- und Westdeutschen und, nicht zuletzt, der von vielen Menschen täglich erfahrenen Diskriminierung aufgrund rassistischer Vorurteile. Probleme wie Alltagsrassismus lassen sich mit Zahlen beschreiben und mit Gesetzen bearbeiten, sie wurzeln jedoch in unserer Kultur und zeigen sich in verinnerlichten, oft unreflektierten Vorurteilen, die unser Verhalten täglich beeinflussen. Stellen wir uns diesen mentalen Treibsätzen unseres Handelns nicht, entfalten sie eine Macht, die eine liberale Gesellschaft aushöhlen kann. Nicht zuletzt, weil Feinde der Demokratie sie sich zunutze machen. Ja, die klassischen Politwerkzeuge aus unserer Kiste können auch in solchen Fällen wichtige Beiträge leisten, von mehr Geld für Bildung und Aufklärung bis hin zu Gesetzen, die rassistischer Diskriminierung durch PolizistInnen entgegenwirken. Doch der Staat allein kann rassistische Denkmuster nicht auflösen. Parallel zu den im Buch genannten Baustellen müssen wir auch kulturell etwas erneuern. Also an der Art und Weise, wie wir miteinander umgehen, wie wir uns gegenseitig wahrnehmen, wie wir übereinander und miteinander sprechen. Der erste Schritt ist dabei die Bereitschaft, uns bewusst zu machen, wann und wie wir rassistisch denken und handeln. Und dass wir als weiße Deutsche nicht einfach normal sind, sondern täglich davon profitieren, als weiß gelesen zu werden. Nicht nur erleben wir keine Diskriminierung, wie sie für Personen of Color POC alltäglich ist, wir haben auch größere Chancen, die Möglichkeiten höherer Bildung auszuschöpfen, eine schöne Wohnung zu mieten, unser Vermögen zu mehren oder zu erhalten und im Krankheitsfall richtig behandelt zu werden, um nur einige Beispiele zu nennen. Wir möchten deshalb einige Gedanken zum Rassismus ans Ende dieses Buches stellen. Als weiße Männer nehmen wir, die Autoren, diesbezüglich einen privilegierten Platz ein. Wir gehören zur weißen Mehrheitsgesellschaft und unsere Einstellungen sind damit Teil eines Problems, das sich dauerhaft nur entschärfen lässt, wenn wir uns mit unseren Privilegien beschäftigen. Nur so können wir unsere Vorurteile erkennen und unser Verhalten ändern. Dieses Buch endet daher mit einem Appell. Wir wollen allen nicht rassistisch diskriminierten Menschen Mut machen, sich ihrer Verantwortung zu stellen. Gerade auch in ganz alltäglichen Situationen.